meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kameraden, Brüder und Schwestern, dass mir persönlich die Ehre zugeteilt wird, auf diesem bedeutenden Kongress die erste Rede zu halten, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe es auch überhaupt nicht erwartet, dass mir der gute Johannes zulässt, sozusagen den ersten Schritt zu machen. Ich fühle mich auch irgendwie wie Neil Armstrong jetzt, der erste Mann auf dem Mond, der seinen Imprint gelassen hat. So lasse ich wahrscheinlich auch meinen Abdruck in diesem bedeutenden Kongress, der auch höchstwahrscheinlich in der Zukunft vieles leisten wird und an Bedeutung zusätzlich gewinnen wird. Es ist mit diesem Kongress etwas entstehen, etwas, was das Potenzial hat, Geschichte zu schreiben. Und deswegen, Johannes, danke ich dir für dein Vertrauen. Ich danke dir, dass wir alle heute hier sein können. Und den Johannes kenne ich schon seit ein paar Jahren, schon eine ganze Weile. Und es freute mich immer, Veranstaltungen und Seminare zu besuchen, wo Johannes Gastredner war oder einfach Gast. Eine gute Zeit mit tollen Gesprächen war mit ihnen immer garantiert. Den Johannes aber als Person zu verstehen, seine Motive zu verstehen und zu wissen, was ihn antreibt, habe ich erst geschafft, als ich sein Buch Der weiße Ethnostaat gelesen habe. Ein Ideal und ein Traum von einer neuen europäischen, von einem neuen europäischen Heimatland zu haben, schien zuerst wie ein Science-Fiction-Konzept aus den Büchern von Philip K. Dick. Und aus diesen Ideen und Träumen wurde die Initiative geboren, die Nova Europa. Ich gehe davon aus, dass wir alle oder die meisten hier das Buch Der weiße Ethnostaat von Johannes gelesen haben. Wenn nicht, ist das natürlich eine Empfehlung. Und das Vorwort zu dem Buch schrieb mein Landsmann, der Professor Tomislav Sunic. Und Tom schrieb etwas Interessantes, dass der Titel etwas besser, natürlich oder vielleicht etwas mehr akkurat wäre. Das war eine kleine Digression von Sunic in dem Vorwort. Wenn man es als Rassenstaat nennen würde und nicht als Ethnostaat, dass es mehr passend klingen würde. Und wie der Herr Sunic immer in seinen Reden sagt, man muss die Begriffe definieren. So stimmen wir zu, dass er im Aufbau einer Idee, die das Entstehen eines weißen Ethnostaates ermöglichen wird, wenn es um unsere Rasse geht. Ja, Rasse, das Wort, das so verteufelt wird und aus dem Vokabular des modernen Politikers praktisch gestrichen wurde. Aber den Begriff lassen wir uns nicht nehmen, denn Rasse steht fürs gleiche Blut. Blut ist Leben und Leben ist und bedeutet die Liebe zu unserem Volk. Wieso ist laut Tomislav Sunic dann der Begriff Ethnostaat sozusagen nicht so sehr akkurat? Kleinere europäische Völker könnten das Konzept nach Sunic, also den weißen Ethnostaat, missverstehen und auch missbrauchen. Auch in einem polyethischen Staat, der rassisch gleiche Völker bilden, kann es leicht zu Konflikten kommen. Beispiele haben wir leider mehr als genug in unserer europäischen Geschichte. Und vor knapp 30 Jahren sah auch Europa den Krieg in Kroatien, dann den Krieg in Bosnien und so weiter, wo nicht nur die Völker einer Rasse angehörten, der gleichen Rasse, sondern auch sogar eine ähnliche Sprache sprechen. Heute aber sehen wir einen weiteren ähnlichen Brüderkrieg in der Ukraine. Und sowas muss aufhören. Das Blutvergießen der europäischen Völker ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Und einen dritten Brüderkrieg gewaltiger Ausmaßen würden wir alle nicht überstehen. Er stellt sich heute auch die Frage, ist der Nationalismus dann in seinen beschränkten Theorierahmen veraltert? Steht er uns vielleicht, also steht der Nationalismus uns im Weg, um in der Zukunft die Zukunft der europäischen Rasse zu sichern? Hier möchte ich die Europa Terra Nostra Stiftung erwähnen, dessen Mitglied ich auch bin. Die Stiftung promoviert und versucht, Nationalisten und Patrioten aus ganz Europa zusammenzufügen, mit konstruktivem Dialog die Konflikte der Vergangenheit hinter uns zu lassen und neue Ziele für die Zukunft zu setzen. Und wir sind auf einem guten Weg. Zum Beispiel in meinem konkreten Fall bin ich ja in Kroatien geboren, ich bin da auch aufgewachsen. Ich habe diesen Krieg Anfang der 90er Jahre selbst miterlebt. Ich komme ursprünglich auch aus dem Osten Kroatiens, also etwas östlicher. Und da gab es sehr viele Gefechte und meine Familie und ich, wir mussten auch unsere Heimatstadt verlassen. Also weiß ich wohl genau, was es bedeutet, Flüchtling zu sein, was es bedeutet, um seine Familie, um sich selbst zu kümmern, sich also Angst zu spüren, die Bedrohung zu spüren, die Trauer, wenn man sein Haus verlassen muss, wenn man seine Freunde verlassen muss, seine Nachbarn und so weiter. Und ich muss zugeben, lange Jahre nach dem Krieg, als ich aufgewachsen bin, habe ich immer gedacht, ja, die andere Seite wäre an allem schuld. Wer hat Schuld? Natürlich die andere Seite immer. Und ich habe immer nachtragen. Man kann ja ruhig sagen, ich habe auch persönlich eine Abneigung dem serbischen Volk gegenüber gehabt. Doch mit der Zeit, wenn man sozusagen reifer wird, wenn man sich die Situation um uns herum heute anguckt, wenn man sieht, was für Drohungen uns entvorstehen, dass unsere Länder und unsere Lebensart vollkommen vor den Abgrund stehen, da muss man sich wieder mal selbst fragen, ist der Feind von gestern wirklich auch mein Feind von heute? Und ich kann sagen, ich habe meine Meinung bis von da aus ziemlich stark geändert. Ich kann auch sagen, in der Zwischenzeit kann ich auch den serbischen Nationalisten auch in die Augen gucken, in die Hand geben. Ich hatte auch die Möglichkeit, auch letztes Jahr in Riesa zum Beispiel mit serbischen Nationalisten zusammenzusitzen und mit ihnen zu diskutieren. Und ich habe gesehen, in vielen Hinsichten können wir uns auch einig werden. Und deswegen ist auch die Europa Terra Nostra als Stiftung bedeutend, weil wir bringen solche Leute zusammen, die auch etwas für ihr Land da Positives repräsentieren möchten und in die Zukunft blicken möchten und nicht angekettet an die Ereignisse und diese negativen Emotionen aus der Vergangenheit sein möchten. Und das ist der Schlüssel, um eine bessere Zukunft für uns alle zu sichern. Heute gilt es nicht darum, ob der Pole den Deutschen eine Gefahr darstellt oder ob der Serbe den Kroaten oder der Kroate den Serben oder der Ungar den Rumänen und so weiter. Wir müssen aufhören, uns in diesem kleinen Rahmen, diesen nationalen Rahmen so gegenseitig klein zu halten. Wenn ein europäischer Staat leidet, wenn ein Volk leidet, wenn er droht, vernichtet zu werden, es droht eine komplette Katastrophe der ganzen europäischen Familie. Und Europa ist ja ein Mosaik von vielen verschiedenen Kulturen, vielen verschiedenen Ländern, vielen verschiedenen Bräuchen. Aber was uns alle miteinander verbindet, ist etwas, was niemand uns wegnehmen kann. Und das ist unser Blut. Also kann ich nur sagen, nicht nur der Nationalismus als natürlicher Impuls und positive schöpferische Kraft ist das Problem. Problem in der heutigen Zeit immer noch ist die schwere Last der Vergangenheit und der Chauvinismus. Und gerade der Chauvinismus darf nicht die Barrikade sein, an der das Projekt und der Aufbau eines weißen Rassenstaates scheitert. der Nationalismus, auf dem die großartigsten Errungenschaften unserer Ahnen beruhen, soll das Baumaterial sein, auf dem in der Zukunft unsere Kinder oder dessen Nachkommen ihr Heimatland bauen können. Der Nationalstaat sind die Kinder des Gemeinschaftsgefühls einer bestimmten Ethnie. Und die ethnische Identität ist die Frucht gewachsen aus dem Konzept der Rasse. Der russische Philosoph, Geostratege und Autor, der Alexander Dugin, schrieb etwas Ähnliches in seinem Buch Ethnos and Society, wo er die Entstehung eines Staates und eines Volkes oder Narod, wie es auf Russisch heißt, direkt mit dem Konzept Ethnie zusammenbringt. Deswegen scheint es in dieser dystopischen Zeit, in der wir heute leben, fast kriminell, unnatürlich und grotesk, dass die Nationalstaaten der europäischen Völker und die auf Rasse und Ethnie entstandenen Fundamente willkürlich zerstört werden und das zerbrechende Ökosystem ganzer Nationen durch fast geisteskranke, utopistische Experimente der Ansiedlung Millionen von Nicht-Europäern damit zugrunde gehen. Europa ist zum Versuchskaninchen einer Multikulti-Diktatur geworden. Es scheint mir auch passend, an dieser Stelle einen kroatischen nationalistischen Akademiker zu erwähnen. Er war äußerst prominent zu seiner Zeit, auch außerhalb Kroatiens, wurde nach seinem tragischen Tod in die Vergessenheit geschoben. Ich rede von dem Akademiker Milan Šufflay, ein kroatischer Philosoph, Akademiker, politischer Ideologe. Er sprach 9 Sprachen fließend und veröffentlichte viele Texte auf Deutsch. Er war auch der erste kroatische Science-Fiction-Autor und sein Buch An der Pazifik 2255 ist ein archäofuturistischer Einblick in eine düstere europäische Zukunft nach dem Zerfall der heutigen Gesellschaft. Šufflay wurde 1931 mitten auf der Straße am helllichten Tag von jugoslawischen Geheimdienst ermordet. Er war der Befürworter der kroatischen Unabhängigkeit und dadurch ein Dorn im Auge des jugoslawischen Regimes. Er wurde mehrmals inhaftiert und vors Gericht gestellt und bei seiner Gerichtsverfahrung einmal sagte er die folgenden Worte: Kroatien hat sein Staatsrecht und die Kroaten als politische Nation kat exoren haben das Recht auf Selbstbestimmung. Der Abbruch der Bindung mit dem bestandenen K&K-Monarchie ist die Grundlage der unabhängigen kroatischen Staates. Dieser Staat befindet sich nicht in einem traditionellen Verbände zu dieser Zeit. Wenn man mich darum beschuldigt, dass ich den bestehenden kroatischen Staat von dem nicht bestehenden Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen abtrennen will, so ist dies ein juristischer und logischer Fehler. Meine These ist, dass die kroatische Nation als Bürger der großen weißen Imperiums der westlichen Zivilisation das Recht hat, gegen jede Unterdrückung und Stimme zu erheben und wenn es nicht anders geht, dann durch die Aufrufung des Abendlandes. Kroatien soll kein Versuchskaninchen für fremde Mächte sein. Mir als Philosophen und Kroaten ist es persönlich ganz gleichgültig, ob ich in einer kleinen Zelle des Gerichtshofes sitze oder in die sogenannte Freiheit komme, wo das Gefängnis ist, in welchem das ganze kroatische Volk vorübergehend schmachtet. Meine Damen und Herren, wieso ist dieser Zitat jetzt so wichtig? Aus einer kroatischen, patriotischen Perspektive machen Šufflays Worte natürlich Sinn. Für den Europäer unserer Zeit würde dieser Zitat kaum was bedeuten, es sei denn, man blickt in die Ereignisse von heute und damals aus einer anderen Perspektive. Aus dem Beispiel des gescheiterten Vielvölkerstaates Jugoslawien kamen jetzt auch die Worte von Sunic in den Vordergrund, die er im Vorwort von dem Buch von Johannes geschrieben hat. Jugoslawien, obwohl zusammengesetzt durch Völker gleicher Rasse, endete blutig mit viel negativen Emotionen und Leid für alle beteiligten Völker. Schufleis Worte vom Gericht, Kroatien sei kein Versuchskaninchen in multiethnischen Experimenten fremder Mächte, kann man perfekt adaptieren für unseren Kampf. Schufleis Worte klingen deutiger und relevanter, wenn man diesen Zitat in einen weiteren europäischen Konzept hinein inkorporiert. Wir sagen von dem Gericht des globalistischen und antinationalen, antieuropäischen, wir Europäer lassen uns nicht verurteilen und wir lassen es nicht zu, dass wir durch Masseneinwanderung Politik zu einer Minderheit in unseren eigenen Völkerstaaten unterdegradiert werden, und wir lassen es nicht zu, dass wir als Rasse und als Art von der Bildfläche der Erde verschwinden. Wenn diese Eliten aus unseren Heimatländern Experimentlabore machen möchten, können sie es tun. Aber die Konsolidierung der biologischen Masse der Europäer kann und wird bestimmt zum Entstehung eines Ethnostaates führen. Wo dieser Ethnostaat entstehen wird, auf welcher geografischen Stelle, ob das Australien sein wird oder Neuseeland oder irgendwo hier in Europa, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Die Europäer werden den Gunst des Augenblicks nutzen werden, um sich einen Staat gründen, um zu überleben. Sie werden dieses Hindernis meistern. Unsere Aufgabe ist es nicht, an das, was kommt, auf das, was kommen wird, zu denken. Unsere Aufgabe ist es, eine theoretische und ideologische Grundbasis zu schaffen, auf der unsere Nachkommen dieses Projekt dann bauen können. Das, was zu bewältigen ist, ist einen schöpferischen Nationalismus zu kreieren, der die negative Last der Vergangenheit ausmerzt und eine Einigkeit der europäischen Völker bildet, abseits des alten Nationalismus. Durch Einigkeit, durch Blut sollen wir den Pfad einer europäischen Zukunft suchen. In einer Welt der Illusionen, das Blut bleibt die einzige Wahrheit, und unser Blut war unser erster Tempel. Es war unsere erste Philosophie. Das Blut ist die Mystik, die vor der Morgenröte der Zivilisation da war. Und alle königreiche Staaten und Imperien, die auf der Philosophie des Blutes aufgebaut worden sind, fielen, als sie ihr Blut aufgegeben haben und verraten haben. Unser Blut ist unser Boden, aus dem wir gewachsen sind. Es ist das Anfang und das Ende. Und es verlangt, beschützt zu sein von denen, die aus unserem Blut auserkoren sind. Blut ist Wissen, und Wissen verlangt Verlangen nach Erleuchtung. Und Wissen vereinigt all die Werte, die Identität, Errungenschaften der, die vor uns da waren. In unserem Namen und wegen unseres Blutes wurden Kriege geführt und Helden stiegen auf und fielen. Wegen dem Blut wurden unvorstellbare Grenzen des Unmöglichen gebrochen. Es bewies sich als die unzählende Macht der Natur. Die Wahrheit, die Blut ist der wahre Heimatort des unsterblichen Geistes unserer Ahnen. Durch unser Blut lebt alles, was vor uns war, weiter, und wenn eines Tages unsere Zeit kommt, leben wir weiter im Blut unserer Kinder. Dieses Blut verdient es, einen Boden zu haben, aus welchem es weiter gedeihen und wachsen kann und sich vermehren kann. Unsere europäischen Völker verdienen eine Heimat für sie selbst, so wie es auch andere Völker und Rassen verdienen. Leben im Einklang nach der europäischen Art und Weise, so wie tausende Generationen vor uns gelebt haben. Deswegen rufen wir alle unsere Blutsbrüder auf, aus allen Ecken dieser Welt, dass wir zusammen den Grundstein aufbauen, der die Zukunft unserer Kinder sein wird. Ein Baustein Nova Europa. Vielen Dank.